Ja, das müssen Sie mir schon glauben, gute Frau. Ich als Arzt werde das doch wissen. Im Übrigen, Frau Müller, ist Ihr Sohn nicht der erste Patient, der mit einem Bandwurm zu mir kommt. Ich habe schon Dutzende solcher Kranken behandelt. Frau Müller atmet auf. Na, dann ist das ja wohl auch die Sache mit dem Bandwurm nicht gar so schlimm. Sagen Sie das nicht, fällt ihr der Arzt ins Wort. Ein Bandwurm kann furchtbares Unheil anrichten. Das gilt besonders dann, wenn man ihn nicht beachtet und nicht rechtzeitig dagegen ankämpft. Ich komme immer noch nicht recht mit, Herr Doktor, meint Frau Müller. Sie sagten doch ebenso, ein Bandwurm wäre oft mehrere Meter lang. Stimmt, bestätigt der Arzt. Und solch ein Bandwurm befände sich im Leibe meines Jungen. Stimmt wieder. Aber nun wird Frau Müller böse. Herr Doktor, nun hören Sie aber auf und machen Sie mir nichts vor. Wie käme denn so ein Riesenwurm in den Leib meines Sohnes? Das hätte er doch zumindest spüren müssen. Dem Doktor fällt es schwer, ernst zu bleiben. Er verbeißt sich das Lachen und wendet sich wieder zur Mutter seines Patienten. Also, Frau Müller, nun hören Sie mal gut zu. Die Sache ist nämlich so, Bandwürmer gibt es nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Manche Schweine und manche Rinder haben solch einen Schädling in ihrem Leib. Diese Bandwürmer legen nun Eier, aus den Eiern kriechen ganz kleine Würmchen. Diese Würmchen wieder fressen sich in das Fleisch der Tiere ein. Haben Sie das verstanden, Frau Müller? Natürlich, meint die Müllerin. Aber was soll das nun mit meinem Sohn zu tun haben? Nur langsam, mahnt der Arzt. Sie werden es gleich verstehen. Diese kleinen Würmchen befinden sich also im Fleisch der Tiere. Wenn nun das betreffende Rind oder Schwein geschlachtet wird und ein Mensch isst ihr rohes Fleisch, dann gelangen diese Würmer auch in den Magen des Menschen. Wenn aber das Fleisch der Tiere gekocht wird, dann werden die Würmer getötet und schaden nichts. Ach so, sagt Frau Müller, jetzt geht mir ein Licht auf. Beim Genuss des rohen Fleisches dieser am Bandwurm erkrankten Tiere kommen die kleinen Würmer lebend in den Magen des Menschen und von dort in den Darm. Sehr richtig, lobt der Doktor. Und im Darm des Menschen wächst so ein Wurm sehr schnell und erreicht nach einiger Zeit eine Länge von mehreren Metern. Frau Müller ist immer noch nicht zufrieden. Das verstehe ich zwar, aber sagen Sie, Herr Doktor, was hat das mit meinem Hans zu tun? Warum ist er nun krank geworden? Sehr einfach, Frau Müller. In einem Teil des Darmes befinden sich bekanntlich die Speisesäfte, die dem Blute zugeführt werden. Diese Speisesäfte geben dem Körper die Möglichkeit, seine verbrauchten Kräfte zu erneuern. Das weiß ich, meint Frau Müller. Wir müssen deshalb auch immer gut essen, um gesund und kräftig zu bleiben. Richtig. Und jetzt kommt die Hauptsache. Wenn nun ein Mensch einen Bandwurm hat, dann können nur sehr wenige Speisesäfte ins Blut übergehen, da die meisten von ihnen vom Bandwurm gefressen werden. Frau Müller reißt vor Überraschung den Mund auf. Ach, jetzt verstehe ich. Nun weiß ich auch, warum mein Hans so schlecht aussieht. Weil ihm der Bandwurm alle Speisesäfte wegnimmt. Und darum hat der Junge auch so oft einen furchtbaren Heißhunger. Der Bandwurm, dieser erbärmliche Dieb, ist schuld daran. So ist es, lacht der Doktor und nickt befriedigt mit dem Kopf. Nun aber meldet sich auch Hans zu Worte, der bisher noch keinen Ton gesagt hat. Aber Herr Doktor, wie werde ich denn nun wieder gesund? Das lass nur meine Sorge sein. Ich verschreibe dir jetzt ein Rezept, damit soll deine Mutter in die Apotheke gehen. Die Arznei, die sie dort bekommt, musst du dann regelmäßig einnehmen. Eines Tages aber wird der Wurm tot sein und wird... Ich verstehe schon, unterbricht Frau Müller den Arzt, und dann hat mein Hans endlich seine Ruhe. Die Sprechstunde ist zu Ende. Der Arzt begleitet Frau Müller mit ihrem Jungen zur Türe. Als Hans bereits im Treppenhaus steht, ruft der Doktor Frau Müller schnell noch einmal zu sich. Frau Müller, passen Sie gut auf, dass auch der Kopf des Bandwurmes zum Vorschein kommt. Solange nämlich nicht sein Kopf abgestorben ist, so lange wächst der Bandwurm immer wieder nach. Also geben Sie Acht, damit dieser erbärmliche Schädling auch ganz und gar vernichtet wird. Eine Woche später. Der Doktor sitzt an seinem Schreibtisch und liest einen Brief. Dieser Brief hat folgenden Wortlaut. Sehr geehrter Herr Doktor, Hans hat fleißig die Arznei genommen. Heute früh kam die Erlösung. Ich kann Ihnen melden, Hans ist gesund. Der Bandwurm ist tot. Herzlichen Dank für alles, Frau Müller.